dich mag. Denn da, wo's leer war, ist jetzt mehr. Dann und da sehn ich mich nach Liebe mit dir. Dann und da hol ich meine Träume ins Hier. Wenn alles schwingt zwischen mir und deinem Stern und es in mir singt, la la la, ich hab dich gern. Dann und dann sehn ich mich nach Liebe mit dir. Dann und dann hol ich meine Träume ins Hier. Dann und dann sehn ich mich nach Liebe mit dir. Dann und dann hol ich meine Träume ins Hier.